Wir sind ja nicht doof. Ja, tutabilir misin? Zaman. Timer. Ich meine Kollegen auch eine Ah ja, Timer. jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los, die Runde. Ja. Hallo, guten Tag. Ich heiße Aydin. Ich möchte mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Zuerst brauche ich Ihre persönlichen Daten. Dann kommen wir zu Ihren aktuellen Beschwerden. Sind Sie damit einverstanden? Ja, Hauptsache jemand guckt mal nach mir. Also ich heiße Alfred Hahn. Alfred Hahn. Hahn, könnten Sie Ihre Vornamen und Nachnamen langsam und deutlich beschreiben? Ja. Vorname ist Alfred. Alfred. Alfred, Und okay. Hahn, genau wie der auf dem Misthaufen. Kikeriki, Ja. der Hahn. Hahn. H-A-H-N. HN. Ja. Hahn. Herr Hahn, ja. Okay, Herr Hahn, zwei H oder eine H? Also ein langes A. Ein Langes A, langes A. okay. Deswegen ist ein H dahinter. Man spricht das nicht aus. Okay, Herr Hahn, ich spreche richtig aus. Sehr gut, ja. Okay, wie alt sind Sie und wann sind Sie genau geboren? Ich bin 48 Jahre alt und bin geboren am 48. 14.06.78. 6. Könnten Sie Ihre Datum wiederholen, bitte? Geburtsdatum Ja. 14.06.78. Ja. 78. Okay. Wie schwer und wie groß sind Sie, Ich Herr wiege 80 Kilo und bin 1,75 groß. Hahn? 75 Zentimeter. Okay. Was kann ich für Sie tun, Herr Hahn? Wie kann ich Ihnen heute helfen? Ja, also eigentlich geht es schon ganz lange, dass es mir überhaupt nicht gut geht. Und ich werde so ganz langsam und bin so, kann mich überhaupt nicht gut konzentrieren und kann mich überhaupt nicht mehr, also auf irgendwelche körperlichen Aktivitäten einlassen. Ich bin so richtig faul geworden. Und ja, und das macht mir halt so ein bisschen Angst. Ich habe immer Angst, dass ich dann, dass da vielleicht doch dann irgendeine schwere Krankheit dahinter liegt. Wissen Sie, ich habe einen Bruder, der hat Darmkrebs und mein Vater, der hatte eine Erkrankung der Nebennieren. Also es ist immer irgendwie was. Und jetzt habe ich halt Angst, dass irgendwas dahinter steckt. Und das würde ich halt gerne abklären lassen. Und es war, am Anfang habe ich das gar nicht so gemerkt. Da habe ich, na gut, bist nicht gut in Form. Okay, Aber jetzt, jetzt. was haben Sie? Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich einfach total schlapp bin, ja? Und Total schlappen, okay. ja, und dass ich also keine Lust habe, morgens aufzustehen. Weil wenn jemand sagt, komm, wir machen irgendwas, nee, keine Lust. Also ich bin einfach schlapp. Und naja, dazu kommt, dass mir oft irgendwie, dass ich so kalte Hände habe, ja? Und Okay. dass die Haut ganz trocken ist. Und überhaupt kann ich Kälte gar nicht gut vertragen. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich oft so geschwollene Fußgelenke habe. Das kenne ich eigentlich gar nicht, ne? Okay. Seit wann haben Sie gesagt, lange seit? Ja, Was? seit 3 Monaten. Drei Da Monaten? fing es langsam an. Ja, langsam aufgetreten. Sind Ihre Beschwerden immer da oder Immer, wiederkehrend? ja, und sie sind immer stärker geworden. Immer stärker. Haben Sie muskelschwache oder Gelenkbeschwerden? Gelenkschmerzen eigentlich nicht, aber so, ich fühle mich gar nicht leistungsfähig. Und ja, Ja. Muskelschwäche würde ich sagen, ja. Ja, haben Sie eine Schmerzen, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen oder Brustschmerzen? Nee, Haben Sie eigentlich weh tut nichts. nichts. Okay. Fühlen Sie sich nur eine Schlappen und Leistung Verminderung, richtig? Ja, und ich bin ständig müde und wenn ich irgendwo einen Moment sitze, schlafe ich sofort ein. Was weiß ich, wenn ich im Bus sitze und nach Hause fahre oder in der Okay. Bahn sitze, wenn es anfängt, sich zu bewegen, dann bumm, schlafe ich sofort ein. Ich bin also völlig verpennt. Ja, ich verstehe Sie. Gibt es bestimmte Auslöser für Ihre Schmerzen, für Ihre Beschwerden? Ich kann das gar nicht sagen. Also, das ist ja jeden Tag wird es irgendwie schlimmer. Und ich könnte nicht Ja. sagen, womit das angefangen hat. Okay, gibt es etwas, was Ihre Beschwerden verlindert, lindert oder verstärkt? Wahrscheinlich hilft es, wenn ich mal 10 Stunden schlafe. Ich weiß es nicht. Aber Ja, oder verlindert, haben Sie lindernde Faktoren ich wüsste jetzt aufgefallen? nicht, wann es mir besser geht. Okay, ich verstehe Sie. Leiden Sie unter Fieber, Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Nee, das eigentlich nicht. Okay, schlafen Sie gut? Also, ja, nicht so gut. Es hängt aber mit was anderem zusammen. Ich habe krasse Polypen in der Nase. Und deswegen habe ich eigentlich so ein bisschen Probleme, dass ich nachts keine Luft bekomme. Ich Okay. hatte mal zwischendurch auch so ein Gerät zur CPAP-Therapie. Aber Okay. das war so unbequem, damit konnte ich überhaupt nicht schlafen. Deswegen habe ich das dann irgendwann an die Seite gelegt. Aber tatsächlich schlafe ich nachts nicht gut. Okay. Seit wann benutzen Sie oder verwenden Sie CPAP? Ja, ich benutze es eben nicht mehr. Ich habe das mal eine Ja. Zeit lang benutzt, als sich das gezeigt hat. Und dann war das aber so unkomfortabel, dass ich das nicht mehr Ja. weiter benutzt habe. Ja, ich verstehe Sie. Und sind Sie ohnmächtig geworden oder ist Ihnen schwindelig? Nein, also nee, ich bin zwar schläfrig, aber ohnmächtig bin ich nicht geworden. Okay, leiden Sie unter Atemnot oder Husten? Nee, eigentlich nicht. Leiden Sie unter Herzrasen oder Herzklopfen? Nee, ich wüsste nicht. Nee, ich glaube nicht. Okay, wie ist Ihr Appetit? Ach, der ist eigentlich eher ziemlich gut. Also ich habe in den letzten Monaten auch wirklich ordentlich zugenommen. Ich habe ständig das Gefühl, dass ich essen muss. Dabei bin ich so oft richtig verstopft. Also das funktioniert gar nicht gut. Verstopft? Seit wann haben Sie Verstopfung auch? Gesundheit. Ja. So, Gesundheit. Sorry. Es tut mir leid, ja. So, jetzt kann ich sie wieder Ja, funktionieren lassen. wenn Sie sich nicht gut gefühlen, können wir Nein, das ziehen wir unterbrechen jetzt durch. oder. Das ist ein schneller Fall, keine große Geschichte. Ja, okay. Sie haben gesagt, Sie haben Verstopfung. Seit wann haben Sie? Ja, das ist alles so in den letzten 3 Monaten ist mir das aufgefallen, Letzten ja. 2 Monaten, okay. Haben Sie Beschwerden beim oder ja Beschwerden beim Wasserlassen? Eigentlich nicht, nö. Okay. Ist Ihnen äußere Konzentration, Taubheit, Gefühl oder Kribbel aufgefallen? Nee, das kann ich nicht sagen. Okay. Ja, gute Besserung. Haben Sie Hautveränderung oder Gelenkveränderung, Rötung oder Was ähnliche mir Beschwerden? aufgefallen ist, dass meine Fingernägel total brüchig sind. Ja, also da muss ich total aufpassen, dass die nicht sofort abbrechen. Und mir sind die Haare auch extrem ausgefallen. Extreme Haare ausgefallen. Gibt es nur in der Finger, in den Finger, eine Steifigkeit oder andere Beschwerden? Nee, ich bin nur insgesamt zu kälteempfindlich, ja, dass ich das nicht mag, wenn es kalt ist. Ja, haben Sie nur Kälte? Okay. Haben Sie gesagt, keine Gewichtsveränderung, richtig? Ich Doch, habe ich habe 4 Kilo zugenommen, weil ich irgendwie immer essen zugenommen. will. Ja. Ah, okay, verzeihen Sie, ich habe nicht richtig verstanden. Wie viel Kilogramm Vier haben Sie? Kilo. 4 Kilogramm in der seit 3 Monaten, in letzten drei Ja, Monaten. ungefähr oder vielleicht ein bisschen länger. Okay, haben Sie Ja. ähnliche Beschwerden früher? Nein, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich so einen Quatsch schon mal Okay. hatte. Nein. Also ich habe alle möglichen Kleinigkeiten so, aber dass ich solche Probleme habe, das kenne ich nicht. Ja, okay, verstehe. Waren Sie wegen dieser Beschwerden beim Hausarzt? Ja, ganz am Anfang bin ich mal da gewesen, hat er gesagt, na ja, müssen Sie beobachten, aber dann bin ich da auch nicht wieder hingegangen. So, ja, würden Sie dort eine Diagnose festgestellt oder nicht Nein, eine? nein, der hat nur Nicht gesagt, ja, das nur kann ja ja. mal sein und gut war es, ja. Okay, ich verstehe Sie. Ist Ihnen eine Heiserkeit aufgefallen? Nee. Nee. Und letzte Frage für Ihre Beschwerden. Haben Sie Halsbeschwerden oder Schluckbeschwerden? Nein, das habe ich nicht. Oder Knoten? Knoten? Nee, Knoten habe ich auch nicht. Wo soll ich Knoten Okay. haben? Okay. Leiden Sie an einer chronischen Erkrankung außer Schnarchen oder Apnoe? Ja, ich habe also einmal schon jetzt seit einigen Jahren so ein Ekzem am Kopf, was immer wieder kommt. Und da muss ich manchmal so eine Salbe drauf tun. Und ich wasche mir die Haare mit so einem speziellen Haarshampoo, Ja. damit das besser wird. Und dann habe ich also auch eigentlich ziemlich häufig, aber das ist in letzter Zeit nicht mehr so schlimm, hatte ich immer so ein bisschen so vom Nacken her so Kopfschmerzen. Aber das ist eigentlich in letzter Zeit gar nicht mehr so schlimm. Okay, seit wann haben Sie und wie ähnliche eine Attacke oder? Ja, ich glaube, ich wahrscheinlich, wenn ich falsch sitze oder wenn ich eine falsche Arbeitshaltung habe oder beim Autofahren, wenn es irgendwo zieht, dann mit einmal merkt man, dass es im Nacken schlecht ist und dann merkt man, dass der Kopf wehtut, ne? Okay, würden Sie eine Cervical Hals Vorfall oder ähnliche Nein, Diagnose. nein, nein, Nee. sowas nicht, nein, nein. Okay. Leiden Sie an andere Vorerkrankungen? Nein, ich bin eigentlich immer ziemlich gesund gewesen, deswegen finde ich das jetzt auch ziemlich doof. Ja, sind Sie schon einmal operiert worden? Ja, ich hatte vor 8 Jahren, ja, da hatte ich irgendwie so einen Arbeitsunfall, da hatte ich einen Kahnbeinbruch. Ich habe Einen nicht. Kahnbeinbruch. Bruch. Also ja, und das ist halt operiert worden, ne, weil das irgendwie getrümmert war. Okay, kein Bein. Könnten Sie beschreiben, welcher Ort? Ich weiß nichts, wegen es ist Ich meine, Möglichkeit mit Kahnbein ist in der Hand. Hand. Okay. In Warte der mal. Hand. Nein, nicht Herz. Nein, warten Sie. Ich sage es Ihnen gleich. Handgelenk oder Eine Fußnerv. Sekunde, eine Sekunde, eine Sekunde. Ich Ja. meine. Handfußen Knochen, meinen Sie? Ja, nur Knochen brechen. So, Kahn, Okay. Bein, Hand. Ja, Hand. Ja, Hand. Ja, eine Handfußen. unten in Fußen. der Handwurzel, genau. Ja. Ja, ich habe es mal gewusst, aber da gibt es ja so eine ganze Galerie von winzigen Knöchelchen, die haben alle so schöne Namen. Und ich weiß nicht, da gab es so einen Lernspruch für die Mediziner, aber ich weiß den nicht mehr. Also, jedenfalls, ja, das ist operiert worden, damit ich meine Okay. Hand wieder bewegen konnte. Okay, operiert worden. Die Operation komplikationlos? Da gab es keine Komplikation, das war ja eine kleine Sache. Ja. Perfekt. Nehmen Sie so seit ein Medikament? ein. Also ich habe einmal dieses Haarshampoo. Ja, haben Sie gesagt. Häuser, ich meine Dann Hauser. Shampoo. habe ich Ups. wegen dieser Allergie Kopfschmerzen oder Allergie, okay. habe ich Laktulose-Sirup und Lavendelölkapseln. Laktulose und Lavendel. Lavendelölkapseln. Okay. Und wenn ich richtig dolle Kopfschmerzen habe, nehme ich auch eine große Aspirin, also eine 500er Aspirin. Okay, 500. Aber wirklich Bei nur, Bedarf, wenn es nicht oder? anders geht, ne? Ja, bei Bedarf nehmen Sie. Genau. Ja. Und ist bei Ihnen eine Allergie und Unverträglichkeit außer Milch bekannt? Haben Sie Milch habe ich keine Laktose? Allergie. Haben Also Sie oder Laktose, ach sagen? so, Haben Sie gesagt? könnte, ja, könnte sein, aber nee, ich glaube, das ist für die Allergie, aber wie auch immer. Also was ich habe, ich bin allergisch gegen Pferdehaare. Da kriege ich also, wenn ich im Reitstall bin oder wenn ich mit Pferden arbeite oder wenn dann neben mir jemand ein Pferd striegelt, dann kriege ich mit einmal rote Augen und ich muss niesen und das ist ganz anstrengend. Und dann darf ich kein Diclofenac nehmen. Da habe Diclofenac. ich mal ordentlich eine Allergie bekommen, also Okay. so einen Ausschlag bekommen. Ja, gegen Exanthem. Okay. Ich habe richtig verstanden, oder? Sie haben Allergie gegen Staub. Naja, nicht gegen jeden Staub, sondern gegen Jeden Staub. Jeden Pferde. Pferde habt. Okay. Hier, ne, diese Pferde. Tiere, die mit Ja, den Hufen ich weiß knacken. Pferde. Ich habe Ja. wegen Geräusche ich nicht Ja, gehört. ja. Sie richtig gehört, Pferde. Okay. Leiden leide Ihr Vater an Nebennierenerkrankung und auch haben Sie etwas, gibt es in Ihrer Familie eine chronische Erkrankung außer Ihrer Vater? Ich habe nicht Naja, wie gesagt, andere. mein Bruder Ah, hat ja. einen Darmkrebs und Krebs. ja, und meine Mutter ist vor 2 Monaten ist die ganz plötzlich verstorben. Die Ah, hatte es tut einen mir leid. Es tut Herzstillstand, mir. aber wir wissen nicht, was da vorher an der Erkrankung war. Okay. In welchem Alter ist sie gestorben? Wissen Sie? Ja, sie war so 65. 65. Also sehr Es früh tut mir eigentlich. leid. Rauchen Sie? Seit 9 Jahren rauche ich nicht mehr. Ich habe das aufgehört, aber davor habe ich 20 La Jahre lang wirklich gut da so ein Päckchen am Tag geraucht. Ja, okay, eine Packung. Trinken Sie Alkohol? Ja, also Alkohol, 1 bis 2 Bier trinke ich so am Abend. Seit wann trinken Sie? Ach, schon ewig. Also was weiß ich, 30 Jahre oder so. 30 Jahre, okay, und mehr Seit ich kein. erwachsen bin halt, ne? Ja, haben Sie Kontakt mit Drogen? Nein, nein, nein, nee, habe Okay, ich mich nicht drauf perfekt. eingelassen. Sind Sie schon sind Sie vollständig geimpft? So Ich viel ich meine weiß ja, ich weiß nicht, was vollständig ist, aber eigentlich habe ich gegen Kinder als ja Kinderkrankheiten natürlich, Kinderkrankheit das oder damals Covid. alles. Covid bin ich natürlich auch geimpft und Perfekt. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? nein, gar nicht. Okay. Haben Sie würden Sie von einem Insekt gestochen, haben Sie bemerkt? Nein, ist ja jetzt keine Insektensaison. Okay, Und ja, manchmal haben, okay. Sind Sie verheiratet, Herr Hahn? nochmal bitte. Wie ist Ihr Familienstand? Sind Sie Ich bin verheiratet? verheiratet. Ja. Haben Sie Kinder? Ein Kind habe ich. Kind. Leben Sie mit Ihrer Familie? Ja, natürlich, wir leben zusammen, ja. Ist Ihr Kind, Ihr Kind gesund? Ihr Kind. Ja, das ist fit, ja. Okay. Was machen Sie beruflich? Ich bin Angestellter in der Forstverwaltung. Forstverwaltung. Wir Forstverwaltung. sorgen dafür, dass halt in den Wäldern der Holzeinschlag kontrolliert passiert und dass da, was weiß ich, die Wege sicher sind und solche Dinge, ne? Okay. Vielen Dank, Herr Hahn. Ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie andere Fragen? Ich möchte halt schon gerne wissen, was man dagegen tun kann, dass ich so furchtbar lahm und müde und träge bin. Das ist ja kein Ja, guter Zustand, ne? ich verstehe Sie, aber es ist so früh, etwas zu sagen. Wie werden Sie zuerst körperlich untersuchen, dann Blut abnehmen und ein paar Bildgebenduntersuchungen durchführen? Okay. Okay. Vielen Dank. Könnten Jo, Sie okay. bitte auf die Liege legen? Könnte sie sich und dann. Okay, gibt es andere Fragen? Genau, wollte ich auch gerade Grundsätzlich. fragen. Bräuchte da jemand eine Zusage? Darf ich eine Frage stellen? Wie Ja, kommen immer. Sie mit Stress zurecht? Ja, im Augenblick eigentlich schlecht. Schlecht, okay. Früher war das kein Problem, aber jetzt fühle ich mich sofort überfordert, wenn das ein bisschen hektisch wird. Und ich würde gerne wissen, ob Ihre Haut ist fettig oder trocken ist. Die ist eher trocken. Trocken, okay. Danke schön. Sonst keine Fragen. Sie sagen Bescheid, wenn Sie soweit sind, dass Sie Arzt-Arzt-Gespräche machen können, ne? Aber lassen Sie sich ruhig Zeit. Ja, okay, danke. Geschwollen sind. Ist Ihnen aufgefallen, dass Ihre Beine geschwollen sind? Ja, die Fußgelenke, da ist mir das aufgefallen, ja. Keine Ver Ja, hallo Frau Oberärztin, ich habe Hallo. einen neuen Patienten. Ich möchte Ihnen den Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit dafür? Ja, natürlich. Vielen Dank. Der 48-jährige Patient, Herr Alfred Hahn, ist 80 Kilogramm schwer und 1,75 Meter groß. Der Patient stellte sich heute wegen seit 3 Monaten bestehender, langsam aufgetretener Konzentrationsstörung und Fatigue bei uns vor. Der Patient klage auch über Beinödem, kalte Fieber, Finger und Alopecia. Der Patient klage auch über Klagt. Kein Konjunktiv. klagt über. Klagt über Gewichtszunahme von 4 Kilogramm innerhalb 3 Monaten, von 3 Monaten. Die Frage nach Hautveränderung, Verletzung oder Schmerzen wurden verneint. Die Vegetativanamnese Ja, oder Obstpassion, ich habe vergessen auch. Es gibt eine Beschwerde über Verstopfung und Obstipation, ja. ja, Obstpassion. Und die vegetative Anamnese ist bis auf Insomnie unauffällig. Er leidet, der Patient leidet an Kopfexanthem und eine Schlafapnoe, an Schlafapnoe, nicht lange Zeit, lange Zeit, ja, nicht lange Zeit, verzeihen, und auch eine an Cephalgie. Hat er jetzt Cephalgie. akut oder nicht? Verzeihen? Hat er jetzt akut Kopfschmerzen? Wegen einer Falschsitzen oder nicht Kopfschmerzen? Ach so, ja, also als Vorerkrankung, aber jetzt hat er Ja. das nicht, ne? Ja, jetzt es gibt keine, ja. Vor 8 Jahren sie wurden bei der Patient ein wegen eine nee, wurden ja wurden wurden wegen eine Kannbeinbruch nicht Wurde oder Operation durchgeführt. ja Operation durchgeführt und sie nehme so seit Ja, Mann. Er nehme, ja, richtig. Er nehme so seit ACC 500 Milligramm bei Bedarf, Lavendelöl Nee, und nicht ACC, ASS. ASS, ja, richtig. Aspirin, ich meine. ASS, verzeihen. ASS 500 Milligramm bei Bedarf und Lavendelöl ein. Er ist nicht Ex-Raucherin seit 9 Jahren, aber er habe seit 20 Jahren ein Schachtel Zigaretten geraucht. Das entspricht 20 Packung Years. Sehen Sie gut? Ich will dieses Mikro weg haben. Ja. Sekunde, ich will das Mikro da. So, jetzt bin ich wieder da. Entschuldigung. Ja, gute Besserung, ich wünsche Ihnen. Und er trinke ein bis zwei Wein seit 30 Jahren täglich ein bis zwei Wein. Und die Frage nach Drogenkonsum wurde verneint. Er reagiere auf Pferde. Ja, Pferdehaare. Pferdehaare mit roten Augen und Exanthem. Ja, gute Besserung auch. Exanthem und rote Augen. Nicht. Okay, rote Augen. Der Impfstatus ist Impfstatus vollständig. Die Frage nach Reiseanamnese wurde verneint. Der Vater leidet an Nebennierenerkrankung, wahrscheinlich jetzt, ich weiß, Cortex, nicht Cortex, Paralyse. Morbus Edison. Ja, Morbus Edison, ja, richtig. Morbus Edison. Und Der Bruder leidet an Darm, Kolonkarzinom, und die Mutter ist vor 3 Jahren plötzlich im Alter von im Alter von 65 Jahren gestorben. Er sei verheiratet, habe ein Kind, lebe mit ihrer Familie und Mit seiner Familie, in mit ihr seiner Familie. seiner, ja, richtig, nicht ihrer, verzeihen Sie, und sie sei als Vorsatzverwaltung Okay. Der Mann ist Angestellter in der Forstverwaltung. Der okay. Forst ist ein Wald. Ja, vielleicht kennen Sie den Beruf des Försters. Das ist der, der nicht mit der Knarre rumgeht und die Tiere abschießt, sondern das ist der, der nach den Bäumen guckt. Ja? Ich habe Forst gedacht, eine Versicherung. Okay. Nein, nein, nein. Nicht. Okay. Es geht um den Ja, Wald. Forst, Wald. Okay, Wald. Meinen Sie Wald? Okay. Und er sei Angestellter im Forstverwaltung Sehr gut. tätig. Die anamnestischen Angaben deuten am meisten auf Hypothyreose hin, als Differentialdiagnose, Anämie und pernicious Anämie auch Ja, und was kommt noch in Frage? und Depression. Ja, sehr gut. Ich habe nicht alle Depression-Fragen gestellt, aber Depression und es gibt Was keine. machen Sie denn das Diagnostisch mit dem Patienten? Ja, okay, so weiter Abklärung, wir werden zuerst körperlich untersuchen, dann Blut Worauf abnehmen. achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Ja, ich achte auf allgemeinen Zustand, Ernährungszustand. Normalerweise so als Vitalparameter, aber es gibt keine vitalen Probleme. Ich habe gedacht. Und achte ich auf Hautveränderung, Halspalpation, Bauchpalpation, Herzauskultation und Lungenauskultation und auch Knoten in der Hals. Lymphknoten, Ja, oder? Lymphknoten oder auch Schwellung in der Bein. In den Beinen, In der Beinen, In ja. den Beinen, wo In in den den Beinen, Beinen? ja. Plural in den Beinen. Und ich glaube, ja. Ja, was machen Sie noch? Ja. Im Labor sind großes Blutbild, Entzündungsparameter, Schilddrüseparameter, TSH, Fried T4 und Fried T3 und Nierenparameter und B12, Anämie in der großes Blutbild, kein wie Bauchen, und auch Elektrolyten. Ja, und machen Wichtig. Sie auch eine apparative Untersuchung? Ja, wir brauchen so als wir brauchen eine Hals-Thyroid-Sonographie. Dann, falls gegebenenfalls eine EKG, aber wir haben kein normalerweise andere Probleme. Und bei Schmerzen gegebenenfalls eine MRT oder für Zervikal. Eine Tomographie, aber Ja, was würde man nicht. denn, wenn die Schilddrüsensonographie irgendwie Auffälligkeiten bietet, was würde man als nächstes machen? Ja, normalerweise wir brauchen eine Entnahmen, Nabelentnahmen, eine Radiopunktion, Feinnabel, ja. Feinnadelpunktion. Ja, Nein, genau. Feinnabelpunktion und auch wenn es gibt auffällig, können wir eine Szintigraphie oder erste Tomographie dann Ja, Szintigraphie ist eigentlich schon bei der Schilddrüse ziemlich aussagefähig, ja, ne? mit uns ja, so Ah, heißt. dann halten Sie mich auf dem Laufenden. So, was wäre denn die Therapie, wenn er tatsächlich eine Hypothyreose hat? Ja, wenn es gibt eine Hypothyreose, können wir zuerst L-Trioxin denken und auch wenn es gibt Struma, können wir auch mit Iod Therapie machen und chirurgische normalerweise nicht in Hypothyreose brauchen wir, aber gegebenenfalls mit Aber Struma. überwiegend eben erstmal Eltrox. Und Ja. was meinen Sie, wird es dem Patienten dann schnell besser gehen? Nach der L-Trioxin, ja. So Genau. schnell, aber manchmal wir brauchen auch Vitamin unterstützen, Anämie, auch B12, auch. Das sehen wir dann ja, wenn die Blutwerte Ja. da sind, ne? Wenn die Ja, ja. Laborwerte da sind. Ja, Ja. okay, gut. Okay. Vielen, vielen Dank. Ja, Was mir aufgefallen ist, dass sie ziemlich oft machen, wie wir alle gerne, ich auch, ja, aber sie machen das schon oft sehr häufig. Ja, Und verzeihen. Und was mir aufgefallen ist, sie haben nicht die Diclofenac-Allergie erwähnt, sie haben nur die Pferdehaare erwähnt, nicht die Allergie auf Diclofenac, ja, ich habe hat er erwähnt. geschrieben, ich habe nichts alle. Gesagt. Ja, er sagt. Ja, richtig. Und der Vater, ja, Mutter. Ach so, die Mutter ist nicht vor 3 Jahren, sondern vor 2 Monaten verstorben. Das ist ein deutlicher Unterschied. Ja, Ja, und richtig. ist Ich natürlich habe. vor, wenn man so nach 3 Jahren würde ich jetzt niemanden mehr kondolieren. Aber nach 2 Monaten oder 3 Monaten würde ich sagen, oh, das tut mir leid oder so. Ne? Gut. Dann, was habe ich hier noch? Aber im Alter von 65 Jahren. Das stimmt ja. Ja, ich habe vor zwei nicht richtig geschrieben. Verzeihung. Dann, ja, diese Schlafapnoe kommt ja nicht von ungefähr, sondern da gibt es eine Ursache, weil er Polypen in der Nase hat. Ne? Und er hatte eine abgebrochene CPAP-Therapie, das denke ich mal, wäre schon ein ganz wichtiger Punkt, weil es vielleicht auch darauf hinweist, wie die Compliance eines Patienten ist. Ne? Wenn der sagt, oh, ist mir zu lästig, mache ich nicht. Genau, Sie haben die Diagnose prima gestellt. Sie haben auch ganz klar festgelegt, welche Laborwerte wir bestimmen müssen. Und natürlich auch diese Dinge, die er beschrieben hat. Einige Kollegen haben da ja auch nachgefragt. Da, mir gehen die Haare aus, meine Fingernägel sind brüchig, die Haut ist trocken. Also der klagt ja eigentlich über so ein buntes Bild und alles nicht wirklich tragisch, aber also jedes einzelne Ding nicht so wild. Aber insgesamt macht es halt irgendwie, dass er sich nicht gut fühlt. Gut. Und Diagnose war natürlich richtig, das ist eine Hypothyreose. Und natürlich geht es dem besser in dem Augenblick, wo der sein L-Tirox bekommt. Dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ja. Und genau, Schilddrüsen-Sono, Szintigraphie und gegebenenfalls Feinnadelbiopsie. Ist auch alles gekommen. Ja, also ich habe sie nicht immer so perfekt verstanden, aber überwiegend waren wir eigentlich uns ziemlich einig. Und also so glaube ganz grobe Sprachfehler habe ich jetzt nicht gehört. Ich würde sagen, das ist in Ordnung, da können Sie getrost in Ihre Prüfung gehen. Ne? Wir halten die Daumen. Ja, gut. Meine Lieben, ich werde am Donnerstag nochmal Versuch machen. Ich Ja. denke mal, es müsste klappen. Ja. Es kann ja eigentlich jetzt nur noch jeden Tag besser werden. Das ist bisher jeden Tag schlechter geworden, aber irgendwann muss es jetzt mal besser werden. Ja. Gesundheit und Ja. bitte kontrollieren Sie sich manchmal wegen GERD, gastroösophageal Reflux, Manchmal haben sie, könnten sie auch Vorsicht für. Ja, ich muss vorsichtig, das weiß ich schon, aber ja, das ist, wenn man weiß, dass man viel zu tun hat, neigt man ja dazu, immer ein bisschen zu hektisch zu sein, ja. Okay. Und Könnten zu Sie viel. zwei, ja, könnten Sie in der Nacht zwei Kissen benutzen und auch Ja. Flüssigkeit in der Nacht, Ja, nicht immer mehr. neben dem Bett was stehen haben, Ja, unten im Garten, manchmal ja. nicht gern, aber wahrscheinlich, ich weiß nicht. Alles Es gut. gibt, ja, Vielen vielen Dank für die Dank. Tipps und ja.